schwöre, wer ist dieser Ben Harper? Wer ist, ich fick ihn, wen kennt er denn? Zu welcher Familie gehört er? Er kennt niemand, ich fick ihn. Ich komm mit Messer, ich stech ihn. Fick Ben Harper, fick, er soll kommen. Ich mach Einzelkampf, einfach so, ich nehm alles.